Wir haben schon in einem Flugblatte das Wesen jener Kampfmethode des Judentums mit den japanischen Jiu-Jitsu klarzulegen versucht. Während nun aber im Kampfe der Leiber diese Methode, die darin besteht, dass man sich in die kämpfende Bewegung des Gegners hineindenkt und sie im entscheidenden Augenblicke zu seinem Unheile noch verstärkt und gleichzeitig von dort ablenkt, wohin sie gerichtet war, begreiflicherweise nur auf die kurze Dauer eines Handgemenges angewendet wird, setzt das geistige Jiu-Jitsu ständige Genossenschaft und dauernde treue Gemeinschaft mit dem Gegner zu seiner Ausübung voraus, so zwar, dass der Abkommandierte im Kampfe der beiden Volkskörper jenen Exponenten im feindlichen Lager allwissend und allgegenwärtig bilden muss, der im entscheidenden Augenblicke bewirkt, dass die gegnerische Stoßkraft abgelenkt wird und den Deutschen selber zu Falle bringt. Am besten wäre der Führerposten einnehmende Abkommandierte im feindlichen Lager einem Lokomotivführer zu vergleichen, der bedeutende Strecken weit seine Passagiere scheinbar ganz nach der von ihnen erwünschten Richtung dirigiert, um dann doch im entscheidenden Augenblicke den Eisenbahnzug auf ein totes Geleise zu lenken, wobei es ihm obendrein noch gelingt, bei einem derart gezielten Unfall Staunen, Schrecken und Entsetzen ob der unerwarteten Abirrung zu mimen, worauf ihm dann die Passagiere treuherzig die Leitung weiterhin anvertrauen, wieder und immer wieder von ihren wahren Zielen abgelenkt, aber niemals das satanisch schlaue Manöver des biederen und selber so schwer bekümmerten Lokomotivführers durchschauend. Damit solches abkommandierten Wesen auf die Dauer durchführbar sei und niemals entlarvt werde, bedarf es allerdings jenes ungeheuren Netzes von Spionage und rastlos tätiger Beaufsichtigung und Behorchung des Gegners, welche Ziehung dank der ungeheuren Mittel der Allianz Israelit und dank dem Netze der Freimaurerei derart ausgebaut hat, dass man gerade von Zions Allgegenwart und Allwissenheit mit vollem Fug und Recht sprechen kann. Und wenn man im Weltkriege den deutschen Diplomaten so oft vorzuwerfen wusste, dass ihre geheimen und chiffrierten Abmachungen immer wieder und wieder verraten wurden, so bedenke man, wie leicht solcher Verrat gelingen muss, wenn der allgegenwärtige innere Feind die deutschen Maßnahmen nicht nur kennt, sondern etwa gar selber die Vorschläge gerade zu jenen Maßnahmen gemacht hat, deren Durchführung und alsbaldige Entlarvung ihm am vorteilhaftesten erscheinen. Dass der Abkommandierte im Falle der misslichen Entlarvung dann auch also gleich derjenige ist, der mit sittlicher Entrüstung und geradezu verzweifelt darüber zu toben weiß, dass die so geheim gepflogenen Abmachungen verraten werden konnten, ist selbstverständlich und verschafft ihm weiter und immer weiter das wirklich blinde Vertrauen seiner unglückselig verblendeten, traumglotzkugeligen Mitgenossen. Wichtig wird es jedenfalls für uns sein, über die Methoden nachzudenken, die Zion anwendet, um auch dort, wo es mit seinen Abgesandten nicht unmittelbar hinreicht, über alles, was vorgeht, auf dem Laufenden zu bleiben. Gerade in Bezug auf das Alltagsleben wird es äußerst wichtig sein, für den ahnungslosen Deutschen endlich jene Bewusstheit zu erlangen, ohne welche ein irgendwie verantwortungsvoller Beruf unmöglich entsprechend ausgeübt werden kann. Da aber sind es immer wieder subalterne und scheinbar völlig außenstehende Elemente, die von Zion zwecks Ausspionierung seiner Gegner verwendet werden. Welch ungeheuer wichtige Rolle hierbei dem Hausgesinde jedes Zion irgendwie bedenklichen Mannes zufällt, ahnt unser ahnungsloser Deutscher wohl niemals, und ihn hier bewusst und sehend zu machen, ist eine der wichtigsten Aufgaben, wenn er jemals wieder im politischen Leben eine andere Figur als die des ewig Geprellten abgeben soll. Gerade der Dienstbote aber, der das tägliche Leben vom Morgen bis zum Abend automatisch zu belauschen vermag, befindet sich viel öfter, als es dem Leser glaubhaft erscheinen dürfte, in Zions Diensten. Man vergesse nicht, dass es für die Weisen von Zion ein Kinderspiel ist, dem weiblichen Dienstboten einen männlichen, dem männlichen einen weiblichen erotischen Partner zuzuschanzen und derart ohne jegliche kompromittierende Bestechung alsbald alles zu wissen, was nötig ist. Ebenso aber ist es ein Kinderspiel, einen treuen Dienstboten einem Hause abspenstig zu machen und dann dafür Sorge zu tragen, dass ein bereits für die Abkommandierung wohl vorbereitetes Individuum auf dem Wege der Büros oder aber persönlicher Empfehlungen dem Betreffenden wie auf Schienen zugeführt wird. weshalb denn die Wahl des Dienstboten vielleicht eine bedeutsamere und wichtigere Angelegenheit für Menschen des öffentlichen Lebens sein dürfte als die scheinbar weit höherer und verantwortungsvollerer Funktionäre. Der Dienstbote aber kann so ziemlich die ganze Post bespionieren und, wenn man sie ihm zur Beförderung anvertraut, seinen Auftraggebern einhändigen. Er kann die intimsten Gespräche belauschen, den Namen, die Zahl und die Häufigkeit der Besuche feststellen. Er kann sich Wachsabdrücke geheimster Schlüssel unschwer verschaffen und er kann körperliche Beeinflussungen, wie Sezieren zur Lähmung, zeitweiligen Unschädlichmachung, ja etwa gar Vernichtung seiner Gegner seit alten Zeiten gewohnheitsmäßig betreibt, unentlarvbar vermitteln. So kann denn der Dienstbote genau genommen, falls er im Auftrage feindlicher Mächte tätig ist, Herr über jegliche Lebensregung, allgegenwärtiger Mitwisser geheimster Geschehnisse, ja etwa gar todbringender, nie zu entdeckender Verbrecher sein. Wer die tausende von Möglichkeiten für den Zutritt und die Allgegenwart der Abkommandierten, für die Überwachung durch das Dienstpersonal, für die Kontrolle von Post und Telefon, wie wir sie noch späterhin untersuchen werden, bedenkt, der wird keineswegs staunen, wenn die Weisen von Zion triumphierend ausrufen: Schon jetzt ist kein Staat auf der ganzen Welt imstande, sich davor zu schützen, dass uns alles bekannt wird, was die Nichtjuden in ihrer Dummheit ein Staatsgeheimnis nennen. Kein Schloss, kein Riegel ist stark genug, um uns Zutritt zu verwehren. Kein Geheimfach ist vor unseren Nachforschungen sicher. Seite 103 des zitierten Buches. Je wörtlicher der Deutsche diesen Triumphruf hinnimmt, je weniger er hier in törichter Zuversicht und durch nichts begründeter Selbstsicherheit von Überhebung spricht, desto eher ist zu hoffen, dass er aus seiner allzu kindlichen Unbewusstheit zu bewusstem, die unmittelbaren ernsten Erfordernisse seines schwerst bedrohten Alltages scharf ins Auge fassenden Leben noch in letzter Stunde erwacht. Vergessen wir eines nicht. Was der Fluch des Deutschen war und ist, die mehr sekundäre, allem theoretisch verallgemeinernden zuneigende Veranlagung, es kann ihm zum Segen werden, wenn er, der Lernbegieriger, nun endlich auch bewusst erlernte, sich zu eigen machte, dass er nicht sekundär sein dürfe und vom Theoretischen zum Praktischen, vom Allgemeinen zum Besonderen, vom Objektiven zum Subjektiven, von der durch Erfahrung geborenen Idee zur ohne Idee nicht vorhandenen Erfahrung zu gelangen habe. Wenn er so allmählich gelernt haben wird, immer wieder die neu aufgenommene Idee überprüfende, fixierende Kontrolle vorzunehmen und dieser fixierenden Kontrolle hin wieder die gewichtigste Einsprache zu gestatten, da ferne sie nicht mit altgewohnten Ideen übereinstimmt, so ist geradezu physiologisch zu erhoffen, dass in jenen der primären Fixation vorbehaltenen Gehirnpartien sich allmählich jene Aktivität auch dem Menschlichen gegenüber endlich einstelle, wie sie ja des Arias urangeborene Begabung dem Dinglichen gegenüber immer wieder gewesen ist.